Zum 53. Jahrestag des Beginns der Arbeit von Genossen Kim Jong-il im Zetka der Partei der Arbeit Koreas richteten die ausländischen Parteien und Persönlichkeiten an Marschall Kim Jong-un Glückwunsch-Telegramme und Briefe. Unter ihnen sind das Zetka der Kommunistischen Partei für Neues Jugoslawien, das Zetka der Volksbefreiungsbewegung Angolas, der Generalsekretär des Verbandes der Werktätigen Libanons und die weiteren Parteiführer und Persönlichkeiten der politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kreise von verschiedenen Ländern wie Russland, China, der Mongolei, Nepal, Pakistan, Großbritannien, Iran, Norwegen, den USA, Schweden, Südafrika, Mexiko und Brasilien sowie die Vertreter der internationalen Organisationen, der sozioideologischen Organisationen und der Gesellschaften für die Unterstützung der Wiedervereinigung Koreas und die Freundschaft mit der TVJK. Sie betonten in ihren Glückwunschtelegrammen und Briefen, dass die hervorragenden Verdienste von Kim Jong-il um die Heimat, das Volk und die Sache für die Verwirklichung der Souveränität in der Welt in den Herzen der fortschrittlichen Menschen ewig fortleben werden. Weiter äußerten sie die Überzeugung davon, dass die Partei der Arbeit Koreas und das koreanische Volk unter der weisen Führung von Kim Jong-un im Kampf für den endgültigen Sieg bei der Landesvereinigung und dem Aufbau eines starken sozialistischen Staates große Erfolge erzielen werden. Außerdem sandte das Zetka der Volkspartei Kambodschas ein Glückwunschtelegramm an das Zetka der Partei der Arbeit Koreas.